Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Jahresrückblick 2010. Eingeladen habe ich Quax, den Chefblogger des Misanthropenwalds. Er schrieb Anfang des Jahres eine Jahresvorausschau für dieses Jahr und stellte darin unter anderem die steile These auf, dass Jürgen Rüttgers, unser rumänischer Arbeiterführer, Hannelore Kraft bei den Landtagswahlen besiegen würde. Das ist nicht der Fall gewesen. Rechtfertige dich. Ja, das seid ihr ganz alleine schuld. Ich habe gefordert, dass Jürgen Rüttgers die Wahl gewinnt. Das ist nicht passiert. In der DDR hätte es das nicht gegeben. In der DDR. Die DDR wird ja in letzter Zeit häufiger mal zitiert. Zuletzt von Wolfgang Kubicki, dem FDP-Mann aus dem Norden, wenn mich nicht alles täuscht. Er hat Westerwelle scharf kritisiert, zu Recht eigentlich. Ja, Westerwelle macht seine Arbeit doch gut. Also er hat ihn nicht zu Recht kritisiert. Die FDP steht jetzt bei 3%. Das heißt, es sind noch 3% zu holen. Das ist eine sehr zynische Analyse. Oh. Wie fällt sie denn zu Wolfgang Köhler aus? Ne, der hieß gar nicht Wolfgang, der hieß Horst. So schnell gerät man in Vergessenheit, selbst als Präsident des Volkes. Er wurde auch kritisiert, weil er gesagt hat, dass Deutschland seine Handelsinteressen auch in Kriegen verteidigt, unter anderem in Afghanistan und was weiß ich wo. Jetzt ist er zurückgetreten im Frühjahr. Wie sind die Konsequenzen? Schrecklich. Ich meine, wir haben jetzt Wolf als Bundespräsidenten. Immerhin hat er allerdings eine gute Sache gemacht. Er ist als erstes Mal zurückgetreten, aber leider nur als Ministerpräsident von Niedersachsen. Und er hat eine tolle Rede gehalten. Ja, Reden gehören zu Deutschland. Gehört Missbrauch eigentlich zur Kirche? Scheiß der Papst im Wald. Was? Also scheiß der... Nein, ist der Papst katholisch. Ah, so. Das ist aber auch schon wieder ziemlich zynisch. Naja, apropos Wald, reinscheißen oder nicht, kommen wir mal zum Thema Umwelt. Wir hatten Eyjafjallajökull, wir hatten die Ölpest, wir haben ein Rauchverbot in Bayern, wir haben Schneechaos und Castro-Transporte. Wollte uns dieses Jahr eigentlich von der Erde verdrängen? Ich glaube schon, wir haben es trotzdem geschafft, uns zu behaupten. Also wir sind ein starkes Volk. Jawohl. Das klang jetzt gerade sehr nationalistisch. Aber gut, wir sind ja auch schließlich die Retter Europas, die Zahlmeister der Europäischen Union. Nicht so wie andere Länder. Hast du irgendeinen Vorschlag, wie Griechenland zum Beispiel seine Finanzen wieder aufpäppeln könnte? Ja, wir könnten zum Beispiel das ganze Land einfach an die Türkei verkaufen. Oder sie einfach den ganzen Atommüll, der bei uns gelagert wird, in unserer schönen deutschen Heide in Niedersachsen. Das könnte man zum Beispiel auf die griechischen Inseln schaffen. Und damit wäre die Euro-Krise beendet? Das ist mir doch wurscht. Immer diese Scheiß-Egal-Einstellung. Hast du denn wenigstens eine Meinung zu Stuttgart 21? Ja. Und zwar, ich komme ja aus dem Ländle, so halb als dazugezogener. Und ich finde Stuttgart 21 toll. Nicht, weil ich den Bahnhof toll finde oder weil ich jemals irgendwann in Stuttgart gewesen sein sollte. Aber weil ich die Demonstranten hasse. Warum das denn? Das sind Wutbürger. Ja, das ist das Wort des Jahres geworden. Das ist das Wort des Jahres geworden. Ich finde das Wort des Jahres ehrlich gesagt schrecklich. Ich hasse das Wort des Jahres. Ich hasse auch das Unwort des Jahres. Ich bin dafür, dass Wort des Jahres Unwort des Jahres wird. Das ist mal ein Vorschlag. Also Stuttgart 21 findest du gut? Super. Findest du super? Also nicht oben bleiben, sondern... Gerne noch 50 Meter tiefer und 200 Meter länger. Okay, dann sind wir ungefähr in der Dimension, wo die chilenischen Kumpel mehrere Wochen lang ausharren mussten und dann doch vollkommen, naja, nur so halb spektakulär, viel zu früh vor Weihnachten gerettet worden sind. Fällt dir eine Talkshow ein, wo sie nicht zu Gast waren? Ja, Britt vielleicht. Britt oder Bergmann? Ah, nee, Beckmann. Kleiner Scherz am Rande, meine Damen und Herren. Wir sind nicht zum Spaß hier. Wir sind nicht zum Spaß hier. Nein, wir reden jetzt über ernsthafte Dinge. Kommen wir aus tiefster Tiefe, nun also in höchste Höhen und sprechen wir über die großbritannischen Studiengebühren. Ich habe gehört, sie sollen mittlerweile bei 3 Milliarden Euro pro Jahr liegen. Ist das richtig? Nein, pro Woche. Pro Woche. Also wie soll das dann gehen? Möchte Großbritannien wieder Standort der Industrialisierung werden und auf Akademie und Akademiker und Bildung scheißen? Ja, was für Universitäten hat in Großbritannien schon, die groß erwähnenswert wären? Fällt dir eine ein? Nein, siehst du? Bielefeld wäre jetzt meine spontane Antwort gewesen, aber du hast mich mit deinem komischen Gag vollkommen überrumpelt. Wo ich gerade hier meine ganzen Überleitungen daraus baue, dass wir oben und unten sind. Ganz oben ist übrigens auch sind übrigens auch die Bonizahlungen an die US-Banker, die sind so hoch in diesem Jahr wie noch nie. Wie kann man sowas dem normalen Bürger erklären? Die da oben stopfen sich immer nur die Taschen voll und der kleine Mann kriegt nichts. Doch, der kleine Mann kriegt jede Menge, der kriegt 5 € mehr. Aber dafür wurde ihm beim Hartz IV doch das Geld gestrichen für Tabak und Zigaretten Also da. und anderes Werk zum Rauchen, zum Beispiel Alkohol. Alkohol. Aber ohne Alkohol ist dieses Jahr schwer zu ertragen, findest du nicht? Das stimmt. Also, wenn ich jetzt so dran denke, und jetzt in den Themenkomplex Rassenpolitik und Eugenik wechsle, Thilo Ach Sarrazin. du, ich dachte, du meinst jetzt WM in Südafrika, ja. Das wird rausgeschnitten, das ist abgrundtief rassistisch gewesen. Alter Schwede. Nein, ich rede von Thilo Sarrazin. Unserem kleinen Sparkassenvorstand. Ah, nee, das war der Horst. Ja, man verwechselt sie aber auch immer wieder. Also unserem Bundesbankpräsidenten, der es auch nicht war, das ist ja Axel Weber, aber egal. Dieser Mensch jedenfalls schrieb ein Buch und wurde neulich furchtbar harmlos von Günther Jauch interviewt, dazu beim Jahresrückblick. Sie saßen sich ganz eng gegenüber und stellten sich harmlose Fragen wie: Hat Sie der Erfolg Ihres Buches eigentlich überrascht, Herr Sarrazin? Und Herr Sarrazin konnte nur sagen: Nein, denn er habe dafür ein spezielles Gen. Haha. Dafür geht er jetzt auch Jauch auch in die, verstehst du? Jauch auch in die ARD. In die ARD, ja. Er folgt dort auf wen? Anne Will? Harald Schmidt. Wie auch immer. Er wurde quasi vertrieben von RTL. Apropos vertrieben. Sarkozy und Angela Merkel haben ja die Sinti und Roma eher mal so wieder zurück nach Rumänien geschickt und wo sie so herkommen. Was sagen wir dazu? Können wir das gutheißen? Ja, das ist absolut super und vor allem absolut sinnvoll, denn dank des Schengen-Abkommens könnt ihr alle innerhalb von 2 Wochen wieder da sein. Das ist schön. Das Schengen-Abkommen, eine schöne Sache. Südafrika, wir hatten es gerade angesprochen, war dieses Jahr auch schon ein Schauplatz der Weltöffentlichkeit. Das ist auch eine Journalistenphrase, die mega falsch war, aber egal. Südafrika, WM. Was sagen wir dazu? Müller, Müller, Müller. Ja, also dafür, dass Südafrika lange ein Apartheidsstaat war, in dem Menschen anderer Rassen diskriminiert wurden, ist es doch sehr schön, dass sich dieses Land nun geöffnet hat und gezeigt, dass auch das Weltfestspiele der Freude austragen kann. Und wir haben verloren mal wieder. Nun ja, egal. Es muss für sämtliche Gutmenschen ein Guck mal, nahezu es schneit. innerer Reichsparteitag gewesen sein. Es klingelt gerade. Ja, es hat geklingelt. Aber alle Angst war unbegründet, denn vor der Tür stand nur Lena. Sie ist mittlerweile auch wieder richtig genau dort angekommen, wo sie hingehört, nämlich irgendwo in der Bedeutungslosigkeit. Das war nicht immer so. Magst du Lena nicht? Pass auf, dass du nichts Falsches sagst jetzt. Also mögen ist so eine Sache. Sie hat ein Formel-1-Rennen gewonnen. Hätten die das denn? Den Grand Prix. Boah! Ach, riesig. Gut, aber ich bin auch voll drauf reingefallen. Hervorragend. Sie hat den Grand Prix gewonnen, ja, diesmal in Oslo, der große Preis von Oslo, den kennt auch jeder. Oh, meine Güte, ey. Ja, Genghis Khan hat ihr ein paar Pferde geliehen. Also, kommen wir zurück zu Lena. Mittlerweile ist sie ja, naja, ist nur eine Durchschnittskünstlerin. Sie soll im nächsten Jahr aber nochmal den Pott holen, diesmal in Düsseldorf. Wird das gelingen? Weiß ich doch nicht. Ich habe ja schon mit der Wahl hier von der Staatskanzlei in Düsseldorf falsch gelegen. Da will ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster hängen, dass das auch mal klappt oder auch nicht. Na gut, Oder okay. vielleicht oder was. Oder wie auch immer. Sollen wir das Thema Love Parade ansprechen? Es gibt selbst, ist eigentlich alles gesagt, oder? Ich glaube auch. Lassen wir es einfach mal. Ja. Kommen wir lieber zu etwas viel harmloserem, nämlich zum Burn a Bible Day. Den hat ein fundamental christlicher. Nee, das hat er gar nicht, das ist ja falsch. Er hat den Burn a Koran Day. Hat ein fundamental christlicher US-Amerikaner, der mal in Köln eine komische Gemeinde geführt hat, Wirklich? ausrichten wollen. Wurde daran aber von Barack Jesus Christ Obama persönlich gehindert. Als alternative Veranstaltung gab es den Burn a Bible Day. Ist das ein Konzept mit Zukunft? Einfach alles verbrennen? Klar, hat ja in der Vergangenheit schon immer super geklappt. Okay. So eine Antwort hatte ich eigentlich gerechnet. Ja, das ist traurig, ne? Wie vorhersehbar das Ja, alles die sind alle ist. sehr vorhersehbar. Ja. Was aber noch viel mehr vorhersehbar ist, ist, wenn man, Nächste Überleitung? nächste Überleitung richtig, wenn man nämlich demnächst fliegen muss, wird auch vorhersehbar, was man so an seinem Körper trägt, denn es gibt Körperscanner und Nacktscanner. Muss man sich jetzt hinter schöne Frauen in die Reihe stellen oder gibt es andere Möglichkeiten, damit besser klarzukommen? Also im Moment ist ja Fliegen eh eine schlechte Idee. Also wenn ich zum Beispiel, also wenn ich jetzt persönlich zum Beispiel am zweiten Weihnachtsfeiertag nach New York fliegen wollte, also ich würde es glaube ich nicht machen. Wegen Schnee, nicht wegen Nacktscanner, das finde ich geil. Das würdest du lassen, also. Nun ja. Zum Glück ist das nicht deine Sorge. Eventuell muss man damit sogar noch mit der Bahn zum Flughafen fahren. Das ist ja momentan, glaube ich, die Höchststrafe. Besonders dann, wenn man noch Autobahn fahren muss, um zum Bahnhof zu kommen. Dann kann man schon mal so einen halben Tag einplanen momentan. Das Winterwetter hat dieses Land wohl vollkommen im Griff. Jetzt habe ich neulich ein Interview gehört im Radio mit einem Verbandssprecher der Transportindustrie oder wie auch immer. Der sagte, was sollen denn eigentlich die Schweden sagen? Und ich finde, damit hat er vollkommen recht. Naja, die Schweden haben halt nicht die Deutsche Bahn. Ja, das ist vielleicht ihr Glück. Das schneiden wir raus, glaube Machen wir lieber noch etwas Eigenwerbung. Eigenwerbung. Eigenwerbung. Eigenwerbung. Wir haben in Mir fällt diesem auf, Jahr. wir haben keinen Jingle. Doch, gerade eben. Eigenwerbung. Wollen wir das vor jedem nächsten Podcast einfach schneiden? Eigenwerbung. Wir haben in diesem Jahr gefeiert. Ein Jahr Misanthropenwald. Können wir uns dazu selbst beglückwünschen oder haben wir Scheiße gebaut? Haben wir gut gemacht. Haben wir gut Ist auch gemacht. mal Applaus, Ist finde auch, ich. ja. Ja, das ist auch schon unser dritter Podcast nach Quaxens großartiger Bildkritik Ja, und danke, kunsthistorischer danke. Einordnung. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Die original geklaut ist zur Hälfte von Titanic Basteln mit Bier, aber das Und zur anderen verschweigen wir Hälfte an dieser von 1000 Meisterwerken. Ja, mach weiter. das verschweigen wir an dieser Stelle. Und ich denke, wir kommen schon zum Abschluss dieses wunderbaren Jahresrückblicks. Er ist auch schon 12 Minuten lang und alle, die Das ist bis ja hierhin traurig. durchgehalten haben, Ihr habt kein Leben. ihr habt kein Leben und solltet euch einen, Schämen. ja, und einen Termin bei eurem Psychiater eures Vertrauens, sofern ihr einen habt, ich würde den auch nicht vertrauen, geben lassen. Wir hingegen verabschieden uns jetzt in die Weihnachtsferien. Sehr lang bemessen. Der eine fliegt nach New York, der andere muss In der leider hier Bahn. bleiben. Und dann werden wir spätestens im neuen Jahr, wie ich Quacks kenne, allerdings morgen schon wieder voneinander hören. Eher einseitig, wir freuen uns auf eure Kommentare, wünschen euch und eurer Familie ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch, Wortwitz, und den wollten wir eigentlich nicht machen. Nein, Den gut. wollten wir wirklich nicht Und machen. alles Gute für das kommende Jahr 2011. Mal sehen, was das für uns bereithält. Vielleicht schreibt Quacks ja nochmal eine Prognose. Lieber nicht. Es verabschieden sich der Achjamann Und ich.